Lektion 4, Text 6. Zwei Tüten Milch, bitte. Und zwei Tüten Milch, bitte. Wir haben Milch nur in Flaschen. Na gut, dann noch drei Flaschen Bier und... Tut mir leid, Bier gibt's nur in Dosen. Ja, dann halt drei Dosen. Nein, lieber vier. Und eine Dose Champignons. Die haben wir nur im Glas. Ein Glas Champignons also. Sonst noch etwas? Ja, zwei Joghurts. Die Verpackung ist egal. Nun, bei Joghurt haben Sie die Auswahl. Ich habe Joghurt in Gläsern, in Bechern und Trinkjoghurt in Tüten.